Schneemann, eine Schneefrau, dann ist er nicht mehr zu halten, denn dann will er gleich entfalten all dein Herz. Dass er weiß ist, dass er kalt ist, ist kein Zeichen, dass er alt ist, denn er kennt wie du und ich der Liebe Schmerz. Wenn ein Schneemann verliebt ist, ja, dann muss er sich beeilen, denn er darf nicht lang verweilen auf der herrlich schönen Welt. Wenn ein Schneemann verliebt ist, darf er niemals sich erhitzen, sonst kommt er dabei ins Schwitzen und ins Tauen und zerfällt. In den Herzen Sachen höre sie und staune, hat ein Schneemann nur bei Nachtfrost gute Laune. Wenn ein Schneemann verliebt ist, ja, dann muss er sich beeilen, denn er darf nicht lang verweilen auf der schönen weiten Welt.